aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ist die Vernunft egozentrisch? Die Missachtung des Anderen in der Philosophie. Sie hören eine Sendung von Peter Leusch. Jean-Paul Sartre war nicht nur Philosoph, sondern auch Schriftsteller. Er verstand es, seine Ideen und philosophischen Thesen in Romanen und Theaterstücken zu veranschaulichen. In seinem existenzialistischen Hauptwerk »Das Sein und das Nichts« begegnet man zahlreichen Beispielen und Episoden, die seine Gedanken gleichsam in Szene setzen. Eine beginnt so. Ich befinde mich in einem öffentlichen Park. Nicht weit von mir sehe ich einen Rasen und am Rande des Rasens Stühle. Ein Mensch geht an den Stühlen vorbei. Ich sehe diesen Menschen, ich erfasse ihn als Objekt, gleichzeitig auch als Menschen. Was will ich damit sagen, wenn ich von diesem Objekt behaupte, dass es ein Mensch ist? Ich drücke das zum Beispiel aus, indem ich sage, dass dieser Mensch den Rasen sieht oder dass er dabei ist, den Rasen trotz der Verbotstafeln zu betreten und so weiter. Ein ganzer Raum ordnet sich um den anderen herum an. Und dieser Raum wird aus meinem Raum gebildet. Es ist eine Neuordnung aller meinen Mikrokosmos anfüllenden Dinge, der ich beiwohne und die sich mir entzieht. Dieser grüne Rasen wendet dem anderen eine Seite zu, die mir entgeht. Ich kann das Grün nicht so erfassen, wie es dem anderen erscheint. So ist plötzlich ein Gegenstand sichtbar geworden, der mir die Welt gestohlen hat. Sartre schildert in dieser Szene das Erschrecken des Subjekts, das sich allein und einzig dünkt, beim Auftauchen eines anderen Menschen. Der andere sieht die Dinge anders. Er macht andere Erfahrungen als ich. Vielleicht erlebt er dieselbe Welt auf eine ganz andere Weise. Erlebt er nicht sogar eine andere Welt? Gibt es am Ende verschiedene Welten? Der österreichische Schriftsteller Robert Musil hat seine Hauptfigur Ulrich, dem Mann ohne Eigenschaften, im gleichlautenden Roman in einer frühen Fassung den Namen Anders gegeben. Dieser Romanheld sinniert über das metaphysische Problem des Anderen. Gibt es nur eine einzige Sicht der Dinge oder viele verschiedene, einander widerstreitende Wahrheiten? Halb ironisch meint er einmal, denn Gott macht die Welt und denkt dabei, es könnte ebenso gut anders sein. Im 20. Jahrhundert ist die Idee einer universalen Vernunft zunehmend in Zweifel gezogen worden. Ihr Anspruch, eine allgemeingültige Ordnung auszubilden, wird verdächtigt, Gewalt gegenüber dem anderen, insbesondere Naturzerstörung, aber auch Rüstungsdenken und politische Totalitarismen mitverursacht zu haben. Der französische Philosoph Emmanuel Levinas spricht kritisch von einer Ägologie des gesamten abendländischen Denkens. Er klagt die Philosophie an, der Vernunft eine selbstsüchtige Ausrichtung gegeben zu haben. Die Vernunft sei egozentrisch strukturiert. Von ihrem Beginn an, schreibt Levinas, ist die Philosophie vom Entsetzen vor dem Anderen, das Anderes bleibt, ergriffen, von einer unüberwindbaren Allergie. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. So lautet das berühmte Axiom Descartes, auf dem die neuzeitliche Philosophie basiert. Die Erkenntnis der Dinge mag fraglich, die Welt zweifelhaft sein. Im Cogito jedoch, das heißt in der Gewissheit seiner selbst und seines eigenen Denkens, besitzt der Mensch ein unerschütterliches Fundament. Deshalb hat René Descartes auch das Problem, einen anderen Menschen zu verstehen, auf die Frage zurückgeführt, wie man sich selbst versteht. Das scheint eine selbstverständliche und auch vollkommen unproblematische Konsequenz darzustellen. Wovon sollte ein Denken auch ausgehen, wenn nicht von dem Grundsatz, dass die Gedanken, die mir kommen, auf mein Bewusstsein verweisen? Und dass ich, wenn ich andere Menschen begreifen will, sie nur von mir aus und im Vergleich mit mir selber verstehen kann? Aber so selbstverständlich ist Descartes Prinzip gar nicht, wie Bernhard Waldenfels, Philosoph an der Ruhr-Universität Bochum, mit Blick auf die Antike ausführt. Wenn man die große griechische Philosophie anschaut, die ja doch bewundernswert vielfältig ist, sie ist ohne einen zentralen Begriff des Ich ausgekommen. Das Ich ist kein philosophischer Begriff bei den Griechen, wohl aber der Logos. Wie kommt es, dass plötzlich das Ich so in den Mittelpunkt rückt? Dieses Ereignis lässt sich ungefähr datieren. Bei Descartes ist das Ego cogito, also das Ich sagt, zugleich ein ganz zentraler Problemtitel. Und ich denke, das entsteht genau in der Situation, wo der große, umfassende Kosmos zusammenbricht die Natur zersplittert in Wirkzusammenhänge, die an solche auf kein Ziel zulaufen. Und was Descartes tut, er sucht im denkenden Ich sozusagen ein Epizentrum, das von diesen Erschütterungen als ein Restbestand verschont bleibt. Mit der Reformation ist die Einheit der mittelalterlichen Welt endgültig zerbrochen. Aber zugleich herrscht, wie der andere Epochentitel Renaissance ausdrückt, eine große Aufbruchsstimmung. Es ist die emphatische Stunde des Individuums und seiner Emanzipation. Der neuzeitliche Mensch löst sich aus den mittelalterlichen Bindungen. Er schüttelt den unbedingten Autoritätsanspruch der Kirche ab und beginnt sich von der Macht der Tradition zu befreien. Das Individuum sucht nach einem neuen Fundament der Erkenntnis und findet es in sich selbst, im Denkvermögen des Ich. Doch dafür zahlt es einen hohen Preis. Denn Descartes zieht zunächst alles in Zweifel, das Dasein Gottes, die Wirklichkeit der Welt, ja sogar die Existenz seines eigenen Körpers. Der neue Ausgangspunkt, das neue Selbstverständnis, ist Ergebnis eines totalen Misstrauens. Vielleicht, so argwöhnt Descartes, ist alles eine große Täuschung. Vielleicht steckt hinter allem ein böser Geist. Ich werde also unterstellen, dass nicht ein allgütiger Gott eine Quelle der Wahrheit, sondern irgendein bösartiger Dämon sei. Und dass eben dieser, höchst mächtig und verschlagen, seinen ganzen Fleiß darein gesetzt habe, mich zu täuschen. Ich werde annehmen, dass Himmel, Luft, Erde, Farben, Gestalten, Töne und das Gesamt alles Äußeren nichts anderes sei als ein Gaukelspiel der Träume, durch das er meiner Leichtgläubigkeit hinterlistig Fallen stellt. Ich will mich selbst so ansehen, als hätte ich keine Hände, keine Augen, kein Fleisch, kein Blut, nicht irgendwelche Sinne, sondern meinte bloß fälschlich, dies alles zu haben. Die neue Selbstgewissheit, ich denke, also bin ich, wird erkauft mit einer künstlichen Konstruktion des Menschen. Das Subjekt, wie Descartes es entwirft, ist kein leibhaftiger Mensch, kein soziales Wesen inmitten der Welt, sondern ein isoliertes Bewusstsein. Genauso souverän, weil es von nichts und niemandem abhängig ist, wie armselig, da es nur aus Denken besteht. Der Ausgang vom Cogito enthält fatale Konsequenzen. Descartes und die Aufklärung entwerfen im Ich-Denke eine Subjektivität, die völlig autonom ist. Gleichsam einen Souverän, auf den alles andere als bloßes Objekt bezogen ist. Das Subjekt erhält Kraft seiner Vernunft einen Sonderstatus in der Ordnung des Seins. Wie von einem Thron blickt der neuzeitliche Mensch auf die Natur, auf den anderen Menschen und auf den eigenen Körper herab. Aber der Preis dieser vermeintlich großartigen Position ist die Einsamkeit, der Verlust der Beziehung zum anderen. Der philosophische Ansatz der Neuzeit treibt einen tiefen ontologischen Riss in die Welt. Es entsteht eine fundamentale Kluft, die sich nicht mehr schließen wird und die in einer Reihe von Dualismen die neuzeitliche Philosophie bis heute durchzieht. Die Kluft zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Geist und Natur, zwischen Verstand und Sinnlichkeit, zwischen Ich und Welt. So bezahlt der Mensch der Neuzeit seine Autonomie mit einer gewaltsamen Abspaltung von anderem. Wobei das andere in dreifacher Weise zu verstehen ist. Das Vernunftsubjekt trennt sich vom anderen der äußeren Natur, vom anderen der inneren Natur des eigenen Leibes und schließlich vom anderen als Mitmensch. Aber dort, wo der unmittelbar gelebte Zusammenhang mit dem anderen abgebrochen ist, entsteht ein Gewaltverhältnis. Das Vernunft-Ich versucht nun aus einer Machtposition heraus, das andere zu unterwerfen und sich anzueignen. Zuerst und vor allem geht es um eine Beherrschung und Aneignung der äußeren Natur. Die Brüder Gernot und Hartmut Böhme haben in ihrem Buch »Das Andere der Vernunft« herausgearbeitet, dass das Vernunft-Ich und sein Projekt der Naturbeherrschung im historischen Prozess konkrete Gestalt annehmen. Dazu gehören nach Gernot Böhme, der Philosophie in Darmstadt lehrt, bestimmte sozialgeschichtliche Bedingungen. Das heißt also ein Umbruch in der Sozialstruktur der Gesellschaft, das allmähliche Aufsteigen des Bürgertums zur herrschenden Klasse. Das Bürgertum setzt ja gegenüber der angestammten Feudalklasse auf Leistung, auf das Erreichen eines bestimmten Sozialstatus, während die Feudalklasse ihren Sozialstatus durch Tradition, das heißt durch Abstammung, erhält. Dieser Hintergrund ist natürlich einer, der Vermögen etwa wie Arbeit und Vernunft aufwertet, weil hier eben durch eigene Leistung, durch diesen Bereiche der Mensch seine Stellung in der Gesellschaft erreichen kann. Im weiteren Sinne muss man natürlich hinzunehmen, das gewandelte Verhältnis zur Natur, dass die Natur prinzipiell als Bereich verwertbarer Materials angesehen wird und im Ganzen erworben wird als Ressource für menschliche Tätigkeit und Produktion. Die Natur wird, so hat Martin Heidegger es einmal ausgedrückt, zu einer einzigen riesenhaften Tankstelle. Die Natur hat keine Würde mehr. Sie hat ihre Hoheit verloren, die die Menschen vormals anerkannten. Denn Natur, das war einerseits schreckliche Übermacht, die man fürchten und gegen die man sich behaupten muss. Aber andererseits auch große Mutter, die nährt und neues Leben schenkt. Von der Antike bis in die Neuzeit galt die Natur als Organismus, als ein lebendiges anderes. Nun aber sinkt sie zum bloßen Objekt herab, das beherrscht und ausgebeutet wird. Aus der Mutter, lateinisch Mater, wird Materie, schließlich Material. So ist die Natur gewissermaßen schon begrifflich getötet, nämlich zum bloßen Verwertungsmaterial herabgesetzt, ehe sie in diesem Jahrhundert auch faktisch zugrunde gerichtet wird. Daran ist jedoch nicht allein das kapitalistische Nützlichkeitsdenken schuld. Ein bürgerlicher Utilitarismus, der Wert auf Verwertbarkeit reduziert. Hartmut Böhme, der Kulturwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität lehrt, betont, dass auch andere historische Gesellschaftsformen, etwa der Feudalismus und im Besonderen die höfische Welt des Barock, diesen Entfremdungsprozess gegenüber der Natur in Gang gebracht haben. Im Feudalismus kann man sagen, oder besser gesagt noch deutlicher im Absolutismus, dass der höfische Mensch mit dem König an der Spitze den Natur- und Körpervollzügen gegenüber weitgehend schon entfremdet war und dass er ein hochgradig stilisiertes und diszipliniertes Verhältnis zu sich und zu den Dingen und zur Natur an den Tag legte, was ausschließlich Strategien der Beherrschung folgte. Der französische Garten mit seiner Geometrie zeigt das am sichtbarsten an, dass hier die Natur gleichsam anzutreten hatte in Reih und Glied, in geordneten Mustern und Arabesken, die zum Schmuck des Menschen und zu seiner Verherrlichung, zum Ausdruck seiner Souveränität werden sollte. Und darin sieht man, dass bestimmte Herrschaftsattitüden alter Art längst da waren, bevor bürgerliche Rationalität in gewisser Hinsicht eleganter und auch unauffälliger dieses Programm der Naturbeherrschung und Selbstbeherrschung dann endgültig durchgesetzt hat. Herrschaft setzt Distanz voraus. Man muss sich radikal von dem anderen distanzieren, wenn man ihn beherrschen will. So ist der Mensch gezwungen, sich von der Natur abzutrennen, um sie dann als Objekt in den Blick zu nehmen, begrifflich analysieren, schließlich technisch beherrschen zu können. Aber um sich so gründlich von der Natur abzutrennen, muss der Mensch sich von seiner eigenen Naturhaftigkeit distanzieren. Er muss das andere bei sich selbst überwinden, seine eigene leibliche Natur unterwerfen. Und was sich daran nicht unterwerfen lässt, muss radikal ausgegrenzt und verdrängt werden. Denn Herrschaft über die äußere Natur ist erfolgreich nur in dem Maße, wie Beherrschung der inneren Natur gelingt. Naturbeherrschung verlangt Selbstbeherrschung. Der Soziologe und Historiker Norbert Elias hat rekonstruiert, wie der fortgeschrittene Prozess der Zivilisation seit dem Spätmittelalter einen Menschentypus formt, der unter einer extrem hohen Selbstkontrolle steht. Zunächst waren es noch Vorschriften von außen, Gebote und Verbote, die so elementare Bereiche des Verhaltens wie Essen, Schlafen, sich waschen oder das Verhältnis zum anderen Geschlecht regelten. Aber zunehmend übernahm im Menschen selbst eine innere Instanz diese Funktion der Kontrolle. Aus Fremdzwang wird Selbstzwang. Elias formuliert ein Zivilisationsgesetz, das in jeder Kindererziehung aufs Neue wirksam wird. Auch Sigmund Freud hat, ganz in der Tradition der Aufklärung, erklärt, Kultur basiere auf Triebverzicht. Man muss sich auf die Realität einstellen, die Befriedigung von Bedürfnissen aufschieben, darf sich nicht von Gefühlen lenken lassen, sondern muss, ganz im Gegenteil, die eigenen Wünsche und Fantasien den erreichbaren Zielen unterordnen. Mit einem Wort, vernünftig sein. Ganz sicher verdankt die Moderne dieser gesteigerten Selbstkontrolle die enormen Leistungen und Errungenschaften der Wissenschaft, der Technik und der Kultur. Aber den Menschentypus, den die Aufklärung formt, charakterisiert eine überzogene Zentrierung auf das rationale Ich. Seine Psyche wirkt zwanghaft und starr. Elias nennt es die Gepresstheit der zivilisierten Seele. Das Vernunftsubjekt duldet keinen Pluralismus im Innern des Menschen. Seine Einheit basiert auf Zwang, auf der Unterdrückung der inneren Vielfalt der Gefühle und Sinnlichkeiten, der Wünsche und Fantasien, zugunsten eines durchgehaltenen, panzerhaften Selbst. So ist der Vernunftmensch der Aufklärung mit einer Reihe von gewaltsamen Ausschließungen belastet, wie der Darmstädter Philosoph Gernot Böhme erläutert. Die Vernunft ist ja ein Vermögen im Menschen, das sich schon von sich selbst her gegen anderes im Menschen abgrenzt. Also die Vernunft ist zum Beispiel nicht der Leib, die Vernunft ist eben nicht der affektive Bereich. Die Vernunft, und das ist gerade für das 18. Jahrhundert von besonderer Bedeutung, ist nicht die Einbildungskraft. Also diese Bereiche stehen dem schon entgegen. Wenn man dann weitergeht und sieht, inwiefern die Vernunft realisiert ist und das menschliche Leben und Zusammenleben gestaltet, dann wird wiederum einiges herausgedrängt. Zum Beispiel ist es der Mann, der sich selbst als Vernunftwesen stilisiert, dann bleibt die Frau draußen, dann ist die Frau das andere der Vernunft. Das sieht man beispielsweise sehr deutlich in Rousseaus Erziehungsprogramm, der ja in seinem Emile einen Bürger erzieht, der im Wesentlichen sein Leben nach rationalen Prinzipien gestaltet, während seine zukünftige Partnerin, die Sophie, explizit und bewusst im Naturzustand erhalten wird und gewissermaßen nicht so viel Erziehung erhalten soll, um ihn diesen Zustand nicht zu verlassen. Die Idee der Vernunft ist universal. Vernunft hat im Prinzip jeder Mensch. Und Kants Wahlspruch der Aufklärung, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, richtet sich an alle. Wenn man sich aber den konkreten gesellschaftlichen Träger der Vernunft nicht nur im Zeitalter der Aufklärung anschaut, stößt man auf eine Mehrheit von Ausgeschlossenen. Nicht die Frau, nicht das Kind, nicht der psychisch Kranke und schon gar nicht der Angehörige einer außereuropäischen Kultur gelten als vernünftig. Vernunft beansprucht für sich allein der Mann. Als Familienoberhaupt, als Gelehrter, als Geschäftsmann. Und es ist sein von ganz bestimmten Interessen durchzogenes Einzel-Ich, das sich für das allgemeine, von Sonderinteressen freie Vernunftsubjekt ausgibt. So hat sich das Vernunft-Ich vor allem im Bürger konkretisiert, der kühlen Kopfes seinen Geschäften nachgeht und sich gegen den anderen durchzusetzen versucht. Dabei gerät Vernunft immer mehr zur strategischen Rationalität, zum Mittel der Selbstbehauptung des einen Ich gegen das andere Ich. Hegel hat diesen Kampf als Drama von Herrschaft und Knechtschaft reflektiert. Die Vernunft leistet der strategischen Vereinnahmung durch Einzelinteressen Vorschub, eben weil in ihrem Modell alles Erkennen und Handeln vom Ich ausgeht und zum Ich zurückkehrt. Jedoch ist die Vernunft noch in einem zweiten Sinn egozentrisch. Und das ist weit problematischer. Die neuzeitliche Vernunft ist ein Denken, dem es um sich selber geht, um den Triumph seiner eigenen Logik. Max Horkheimer und Theodor Adorno haben in ihrem Buch Dialektik der Aufklärung kritisiert, dass in der Vernunft ein fataler Wille zum System, ein Zwang zur Vereinheitlichung wirksam sei. Die Vernunft will die Vielfalt der Phänomene ordnen und in eine begriffliche Einheit bringen. Die begriffliche Einheit aber ist im Letzten immer die Systematik der Vernunft selbst, die dem anderen aufgenötigt wird. In diesem Sinne hat Kant die Natur vor den Gerichtshof der Vernunft zitiert mit den Worten: Die Vernunft muss mit ihren Prinzipien, nach denen allein übereinkommende Erscheinungen für Gesetze gelten können, in einer Hand und mit dem Experiment in der anderen, an die Natur gehen. Zwar, um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers, sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nötigt, auf die Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt. Kein Gespräch also mit dem anderen. Die Natur darf sich nicht mitteilen und von sich aus zu uns sprechen. Stattdessen vollstreckt die Vernunft ihre eigenen Begriffe und Experimente am anderen. Was sich ins System einverleiben lässt, wird angeeignet. Was sich einer Einverleibung verweigert, wird abgewehrt und ausgegrenzt. Die Vernunft scheint, zumindest in ihrer historischen Konzeption, tatsächlich in einer bestimmten Weise selbstsüchtig strukturiert. Sie arbeitet daran, das andere sich selber gleich zu machen, buchstäblich die ganze Welt zu rationalisieren. Auf diese Weise missbraucht die Vernunft das andere, um sich in ihm zu bestätigen und narzisstisch zu spiegeln. Aber woher rührt dieses narzisstische Moment in der Vernunft? Dazu der Berliner Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme. Narzissmus der Vernunft wäre, dass wir in unserer Vernunft ein Vermögen vorfinden, was dem Vermögen Gottes gleichkommt, eine Gleichrangigkeit zur Vernunft Gottes selbst. Und dieses würden die Griechen Hybris nennen, also würde nicht mehr damit rechnen, dass wir endlich beschränkt, hinfällig, ephemer also, und auch in unserem Erkenntnisvermögen beschränkt sind, sondern würde so etwas anstreben wie die Unendlichkeit der Vernunft, quantitativ und qualitativ. Und das ist in der Tat eine Selbstüberhebung, an der wir nach wie vor arbeiten. Denn die heutige Entwicklung der künstlichen Intelligenz läuft ja auch in die Richtung, dass das, was an der biologischen Intelligenz des Menschen imperfekt ist, zu überwinden, zu perfektionieren, um genau dieses Programm einer unendlichen, der Komplexität der Welt gleichrangigen Vernunft zu entwickeln. Und ich glaube, dass dieses hochmoderne Programm nach wie vor diesen alten Impuls der Gottähnlichkeit folgt und dass wir es vielleicht nötig hätten, uns eher um Fragen der Begrenzung als der Grenzüberschreitung in dieser Weise zu kümmern. Der neuzeitliche Mensch folgt einem unbedingten Willen zur Überschreitung und Überwindung aller Grenzen, als wolle das Subjekt sich letztendlich von der Erde lösen und den Platz Gottes einnehmen. Der Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter hat zu Recht der neuzeitlichen Vernunft einen Gotteskomplex diagnostiziert. Wo jene Geborgenheit im mittelalterlichen christlichen Glauben zerfiel, da sollte die Vernunft den verlorenen Gott ersetzen und den Menschen narzisstischen Trost bieten. Die Aufklärung hat Allmachtsvorstellungen auf die Vernunft übertragen, die bis heute fortbestehen, als Machbarkeitsdenken, als Wahn, der Mensch könne mittels Wissenschaft und Technik alle Probleme lösen und damit im Diesseits zu seinem eigenen Erlöser werden. Der Narzissmus mit seinem Größenwahn aber, so lehrt die neuere psychoanalytische Forschung, bedeutet ein gestörtes Verhältnis zum anderen und auch zu sich selbst. Denn die übersteigerte Eigenliebe und das zur Grandiosität verklärte Selbst verbergen genau Gegenteiliges. Erlebnisse von Ohnmacht, Kränkungen, Erfahrungen von realer Abhängigkeit und unverarbeitete Trennungen. Der Narzissmus leugnet solche Ohnmachtserfahrungen, indem er sie mit Allmachtsfantasien überdeckt. Da aber die Macht des anderen bestehen bleibt, wächst untergründig die Angst, sich zu verlieren und aufzulösen. Eine Angst, die niemals eingestanden werden darf und die deshalb unversehens in Wut und Gewalt gegen das andere umschlagen kann. Max Horkheimer und Theodor Adorno haben ein solches Gemisch aus Angst und Gewalt auch im Untergrund des Vernunftsubjekts aufgedeckt. Horkheimers und Adornos Buch »Dialektik der Aufklärung« erschien 1945. Es entstand unter den Erfahrungen des Nationalsozialismus, unter dem Schock von Auschwitz. Horkheimer und Adorno unterzogen die Vernunft einer schonungslosen und radikalen Selbstkritik. War der Rückfall in die Barbarei ein historischer Betriebsunfall, der einer zivilisierten Gesellschaft und Kultur gleichsam von außen widerfuhr? Oder steckt gar in der abendländischen Kultur, in ihrem Konzept von Vernunft selber ein Fehler, ein gewalttätiges Moment, das zu einer solchen Brutalität gegenüber dem anderen eskalieren kann? Zu dieser Kritik an der Vernunft äußert sich Wolfgang Crevani, der an der Essener Gesamthochschule Philosophie lehrt. Ich denke eigentlich, das, was man so die Katastrophen des 20. Jahrhunderts nennt, also der Faschismus und die Judenverfolgung, dass das zusammenhängt mit einer Überstrapazierung der Ratio und der Vernunft, der Verwissenschaftlichung des Lebens, der Art, dass der Mensch sich in der Welt, wie sie sich ihm bot, nicht mehr wiederfand. Sodass daraus die umgekehrte Richtung entstand, eine Kritik an dem Allgemeinen, an dem Intellektuellen. Intellektualismus ist ja das Thema einer beliebten Kritik gewesen, auch im Nationalsozialismus und am Anfang dieses Jahrhunderts. sodass man nun sich darum bemühte, das Leben selber in seiner Unmittelbarkeit wiederzufinden. Das Leben in seiner Unmittelbarkeit ist eigentlich an das Sinnliche gebundenes Leben, sodass nun solche Dinge wie Rasse, Blut, Sport auch, Körperlichkeit in den Vordergrund traten und dann so etwas wie eine theoretische Basis für den Nationalsozialismus und den Faschismus überhaupt geboten haben. Das scheinen mir die Gründe zu sein. Das ist eher ein Anti-Intellektualismus, eine Anti-Vernunft, die sich darin ausdrückt. Nicht? Weil der Anspruch der Vernunft vielleicht auch zu abstrakt geworden ist, vielleicht auch zu schwierig geworden ist. Nämlich, es wäre ja vernünftig, dass man mit anderen Menschen Gemeinsamkeiten sucht. Der Begriff ist ja, glaube ich, nichts anderes als dasjenige, als das Allgemeine, worauf sich verschiedene einigen können, was dann auch unter Umständen Gemeinsamkeit stiftet. Schon zu Beginn des Jahrhunderts rückte auch in der Philosophie das Problem des Anderen und seiner Anerkennung in den Blickpunkt. Dabei konzentrierte sich die philosophische Diskussion auf die Frage nach dem anderen Menschen. Angesprochen war aber auch das Anderssein der Natur, der Dinge und der Erfahrungen. Es war vor allem Edmund Husserl, der mit seiner neuen philosophischen Forschungsrichtung der Phänomenologie die Diskussion um den Anderen eröffnete. Husserl versuchte die Quadratur des Kreises. Er wollte die Intersubjektivität, das heißt die faktische Mehrzahl der menschlichen Subjekte, anerkennen, aber dennoch die Tradition des einen Vernunft-Ich retten. Das Ich, das weiterhin die einzige Quelle aller Erfahrung bleibt, soll sich nach Husserl durch Einfühlung und Spiegelung in den anderen hineinversetzen. Dann ist der andere ein alter Ego, ein anderes Ich also, das ich mir prinzipiell gleichwertig denke, ausgestattet mit dem gleichen Denkvermögen und der gleichen Freiheit wie ich selbst. Martin Heidegger, der ein Schüler Husserls war, hat dann ausgeführt, dass der andere nicht primär als ein äußeres Erkenntnisproblem auftaucht, vielmehr versteht das Subjekt sich immer schon als jemand, der mit anderen und in einer gemeinsamen Welt lebt. Der andere ist eine existenzielle Dimension, die wesentlich zur eigenen Subjektivität hinzugehört. An diesem Punkt setzte, wie der Bochumer Philosoph Bernhard Waldenfels ausführt, Jean-Paul Sartres Reflexion des Anderen an. Nun, was Sartre angeht, er ist natürlich sehr stark von Husserl und Heidegger beeinflusst, offensichtlich. Und er hat zur Erfahrung des Anderen Bemerkenswertes beigesteuert in seiner großen Schrift über das Sein und das Nichts. Ist die Beschreibung des fremden Blicks doch etwas von dem Eindrucksvollsten in diesem Buch. Was er gegen Husserl, auch noch gewisserweise gegen Heidegger eingewandt ist formuliert in einem ganz einfachen Satz: Ich konstituiere den anderen nicht, sondern ich begegne ihm. Damit ist gemeint, die Erfahrung des Fremden lässt sich nicht sozusagen buchstabieren mit den Elementen und Mitteln des eigenen, wie Husserl es noch versucht hat, sondern ich stehe im Blick des anderen, ich fühle mich gesehen. Davon geht Sartre aus. Nehmen wir an, schreibt Sartre, ich sei aus Eifersucht, aus Neugierde oder lasterhafter Weise so weit gekommen, mein Ohr an eine Tür zu legen oder durch ein Schlüsselloch zu spähen. Ich bin allein. Es gibt also nichts, zu was ich meine Akte in Beziehung setzen könnte. Ich bin sie als reine Art, mich in der Welt zu verlieren, mich von den Dingen aufsaugen zu lassen, wie die Tinte von einem Löschblatt. Jetzt habe ich Schritte im Vorsaal gehört. Man sieht mich. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich in meinem Sein plötzlich von etwas betroffen werde. Ich schäme mich. Die Scham bewirkt, dass ich die Situation eines Erblickten erlebe. Sie ist Scham über mich selbst. Sie ist Anerkennung des Tatbestandes, dass ich wirklich jenes Objekt bin, das der andere ansieht und aburteilt. Ich kann mich nur über meine Freiheit schämen. Meine Scham ist ein Geständnis. Und sie ist eine Art, in der ich den anderen als unerreichbares Subjekt anerkenne. Unter dem Blick des anderen erstarrt das ertappte Ich. Es ist diese jämmerliche Figur, dieser Voyeur und sonst nichts. Für einen Augenblick ist mein Ich nur das, was der andere sieht. Der Blick des anderen ist ein Medusenblick, unter dem meine freie Subjektivität versteinert. Mit Absicht hat Sartre solch eine peinliche Szene ausgewählt, um das Verhältnis zum anderen darzustellen. Sartre hält sie für paradigmatisch. Immer wenn ein anderes Subjekt mich sieht, erleide ich eine Entfremdung, denn ich mache die leidvolle Erfahrung, ein Objekt zu sein. Der Blick des anderen sagt Sartre, formt meinen Leib in seiner Nacktheit, lässt ihn entstehen, modelliert ihn, sieht ihn, wie ich ihn nie sehen werde. Das Bewusstsein des anderen raubt mir gleichsam mein Sein. Darauf kann es Sartre zufolge nur eine Antwort geben. Es gilt, sich selbst wieder in die Position des Subjekts zu bringen. Es gilt, selbst wieder derjenige zu sein, der sieht, urteilt und handelt, um auf diese Weise im Gegenzug den anderen zu objektivieren. So entsteht nach Sartre ein ewiger Kampf gemäß der Devise »Ich oder der andere«. Jeder von beiden beansprucht, das Zentrum der Welt zu sein. Jeder reklamiert absolute Freiheit für sich. Dann bedeutet die Freiheit des einen immer die Vernichtung der Freiheit des anderen. Und eine friedliche und ausgewogene Koexistenz kann es nicht geben. Sartre entwirft in dem Theaterstück »Bei geschlossenen Türen« sein Bild der Hölle. Es ist eine Situation, in der drei fremde Personen für eine schlaflose Ewigkeit einander ausgeliefert sind. Die Hölle, das sind die anderen. Aber Sartre hat die Freiheit zu absolut gedacht. Hier ist das alte Subjekt mit seinem grenzenlosen Autonomiewillen zurückgekehrt, das Heidegger schon verabschiedet hatte. Sartre interpretiert die Beziehung zwischen dem Ich und dem anderen, also ein Subjekt-Subjekt-Verhältnis, ganz nach dem alten Subjekt-Objekt-Schema. Damit fällt Sartres Modell der Anerkennung des anderen wieder in die egozentrische Tradition zurück. Abwechselnd stoßen das Ich und der andere sich gegenseitig vom Thron des autonomen Subjekts. Die Grenze seiner Theorie der Intersubjektivität scheint mir darin zu liegen, dass das Subjekt weiterhin so eigenmächtig denkt, dass es alles sich selbst verdankt. Das Subjekt ist das, was alles, was ist, setzt und auch sich selbst setzt und in dieser Selbstsetzung auf andere Wesen stößt, die auf gleiche Weise sich selbst und den anderen setzen und objektivieren. Und es entsteht dort eine Dialektik von Herr und Knecht, ohne dass irgendeine Gemeinsamkeitszone entsteht. Nur ist dieser Ansatz mit außerordentlichen Voraussetzungen belastet, auch phänomenal damit belastet, dass die Sprache keine Rolle spielt. Wenn man den Blick etwa nimmt, besteht der Blick nur darin, dass ich den anderen festnagel oder mich festgenagelt fühle, gehört zum Blick nicht auch eine Art von Angesprochensein durch den Blick, ein Angesprochensein, das durch den festnagelnden Blick eigentlich zum Schweigen gebracht wird. Also es fehlt ganz und gar die dialogische Komponente, die Sie bei anderen phänomenologischen Autoren dann sehr zentral finden. Früher noch als andere phänomenologische Denker wie etwa Merleau-Ponty hat der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber ein radikal dialogisches Denken entfaltet. Buber geht weder wie Sartre vom Ich, noch geht er vom anderen aus. Und er setzt auch keine übergeordnete Totalität voraus, also eine Ganzheit, die beide umfasst und ihren Gegensatz neutralisiert. Stattdessen entfaltet Buber eine Philosophie, in der das Ich und der andere allererst aus ihrer gemeinsamen Beziehung hervorgehen. Das Ich und der andere entspringen im selben Moment. Sie verdanken ihre jeweilige Subjektivität der gemeinsamen Beziehung. Buber entwickelt eine Philosophie, in der die Sphäre des Zwischen grundlegend ist. Geist, schreibt Buber, ist nicht im Ich, sondern zwischen Ich und Du. In seiner Hauptschrift »Ich und Du« von 1923 hat Buber in einer hymnisch-bildhaften Sprache eine solche Philosophie des Zwischen vorgelegt. Buber unterscheidet darin zwei Grundhaltungen des Menschen gegenüber dem anderen. Für die eine steht das Grundwort Ich-Du, für die andere das Grundwort Ich-Es. Das Wortpaar Ich-Es ist nur ein anderer Name für das Subjekt-Objekt-Verhältnis der Neuzeit. In der Ich-Es-Einstellung wird analysiert und erkannt, berechnet und kalkuliert, besprochen und eingeordnet. So entsteht eine verdinglichte Welt, wo alles andere buchstäblich zum Gegenstand wird und die lebendige Verbindung zwischen Ich und Anderem durchtrennt ist. Aber das Ich-Es-Verhältnis ist nur sekundär. Es ist ein Zerfall der ursprünglichen Zusammengehörigkeit des Ich mit dem Du. Der Andere ist im Grunde ein Du. Und wo sich die Nähe zum Du wiederherstellt, findet auch das Ich wieder zu seinem eigentlichen Wesen. Der Mensch wird am Du zum Ich, schreibt Buber. Und weiter heißt es, die Beziehung zum Du ist unmittelbar. Zwischen Ich und Du steht keine Begrifflichkeit, kein Vorwissen und keine Fantasie. Zwischen Ich und Du steht kein Zweck, keine Gier und keine Vorwegnahme. Alles Mittel ist Hindernis. Nur wo alles Mittel zerfallen ist, geschieht Begegnung. Buber entwirft eine Utopie des Gesprächs und der Nähe. Er idealisiert den Dialog zur Zwiesprache, in der das Ich und der Andere sich rückhaltlos einander öffnen. Du sagen bedeutet, ich wende mich dem Anderen unbedingt zu, ich akzeptiere ihn in der ganzen Spannweite seines Wesens und nehme meine ganze Person in diese Hinwendung zu ihm hinein. Begegnung bedeutet, dass mir dieselbe Zuwendung auch von Seiten des Anderen widerfährt. Aber ist eine solche uneingeschränkte Gegenseitigkeit zwischen Ich und Anderem denkbar? Kann man sich das Verhältnis zwischen Ich und dem Anderen als vollständige Entsprechung vorstellen, wie Buber es tut? Wolfgang Krivani, der an der Essener Gesamthochschule Philosophie lehrt, macht auf die problematischen Annahmen aufmerksam, die im Ansatz von Martin Buber enthalten sind. Das Ich-Du-Verhältnis ist kein gegenständliches Verhältnis. Aber ob bei Buber nicht doch wiederum eine Schwierigkeit auftritt, die darin liegt, dass Buber den Antagonismus von Ich und Du dadurch überwindet, dass er eine vorhergehende Einheit annimmt. Keine gegenständliche Einheit, keine begriffliche Einheit. Aber wenn das der Fall ist, also wenn man von einer vorhergehenden Einheit ausgeht, dann ist die Frage, wie trennen sich die beiden? Das ist eine philosophisch außerordentlich wichtige Frage, wie aus der Einheit die Zweiheit hervorgehen kann oder die Dreiheit überhaupt die Zahl. Und einer der Einwände, die vor allen Dingen Levinas gegen Buber immer wieder gemacht hat, an verschiedenen Stellen, ist, dass Buber ein Verhältnis der Gegenseitigkeit sieht. Und in diesem Verhältnis der Gegenseitigkeit ist die Gefahr, dass das Ich im Du oder das Du im Ich aufgeht. Aus dem Spektrum jüdischer Geistigkeit gibt es einen anderen Denker, den französischen Philosophen Emmanuel Levinas, für den in gleicher Weise wie für Buber die Beziehung zum Anderen das vorrangige Thema der Philosophie darstellt. Aber er entwickelt eine völlig andere Vorstellung vom Anderen. Emmanuel Levinas hat die Gewalt der Totalitarismen gegenüber dem Anderen in diesem Jahrhundert selbst erfahren müssen. Seine gesamte Familie wurde in einem KZ in Litauen umgebracht. Er selbst war in einem Lager für jüdische Kriegsgefangene in der Nähe von Hannover interniert. Levinas, der 1995 beinahe 90-jährig in Paris verstarb, gilt heute als der bedeutendste Denker der Ethik. Wolfgang Krivani hat mehrere Schriften von Levinas übersetzt und eingeleitet. Unter anderem auch eines der Hauptwerke, Totalität und Unendlichkeit. Man versucht, den Denkweg von Levinas zu verfolgen. Ich habe das versucht, das ist außerordentlich kompliziert, sehr verwirrend und sehr schwierig. Aber ich denke, wenn man das tut, dann kommt man darauf, dass in der Philosophie von Levinas der Begriff des Anderen eine ständige Vertiefung erfährt. Das ist der Ansatzpunkt. Transzendenz ist nicht Transzendenz zum Sein, sondern Transzendenz ist für ihn immer Transzendenz zum Anderen. Sodass für ihn die zentrale Frage ist, was ist der Andere? Wenn der Andere einfach etwas Begriffliches wäre, dann würde er schon wieder in der Einheit des Ich denke aufgehen, würde darin einbegriffen und würde seine Andersheit verlieren. Der Andere kann eigentlich nur anders sein, dadurch, dass der Andere Prozess ist. Ein Unbekannter hat an meiner Tür geläutet. Er hat meine Arbeit unterbrochen, um mir seine Angelegenheiten zu erklären. Ich habe ihn um ein paar Illusionen ärmer gemacht. Er aber hat mir seine Schwierigkeiten eröffnet und dadurch mein gutes Gewissen getrübt. Levinas schildert in seinem Werk Die Spur des Anderen diese kleine alltägliche Störung und die Rückkehr zur Tagesordnung. Man beschwichtigt sich selbst und den anderen damit, keine anderen Möglichkeiten zu haben und zieht sich wieder ins eigene Tagesprogramm zurück. Und die Überraschung durch den anderen? Man wird, fährt Levinas fort, diese Überraschung in Abrede stellen. Man wird auf die Ordnung achten, in der die Störung aufgehoben ist. Auf die Geschichte, in deren Rechnung die Menschen wie auch ihr Elend, ihre Verzweiflung, ihre Kriege und Opfer, das Furchtbare und das Erhabene aufgehen. So wäre alles, was wirklich ist, sinnvoll. Und jede Handlung erschiene als der Abschluss einer Beweisführung. Dennoch bleibt in der kleinen Szene etwas zurück, das sich nicht einordnen lässt. Das fremde Gesicht an der Tür hat irritiert. Ein Gesicht so nahe und direkt vor mir, ganz und gar Ausdruck. Aber aus der Tiefe eines anderen, die sich niemals ausloten lässt. Wie immer mir ein Gesicht auch entgegenschaut, offen oder verschlossen, ängstlich oder fordernd, es wahrt eine letzte Fremdheit und unüberwindliche Ferne. Levinas spricht deshalb vom Antlitz des Anderen. Diesen Begriff erläutert Bernhard Waldenfels. Man könnte das, was Levinas das Antlitz nennt, so verstehen, dass in jedem, der mir begegnet, immer schon mehr da ist als die bestimmte Rolle, als die bestimmte Gruppe, in denen ich den Betreffenden einordne, dass also immer ein Überschuss da ist der Fremdheit, in dem wie der andere mir begegnet. Das, denke ich, gilt wohlgemerkt auch für die nächste Nähe. Wenn man den Gedanken von Levinas wirklich radikal nimmt, so bedeutet es auch, dass jedes menschliche Verhältnis nur lebendig bleibt, wenn es darin Möglichkeiten gibt, die nicht verwirklicht werden, die auch in der Kommunikation im besten Falle ausgeschlossen sind. Für Levinas rückt der andere niemals in die Vertrautheit des Du, von dem Buber spricht. Der andere bleibt ein Er, auch in der engsten Beziehung. Denn der andere entzieht sich im Letzten meinem Verstehen und meiner Vorstellung. Er ist buchstäblich unvorstellbar und unerreichbar. Dort, wo ich ihn zu verstehen meine, finde ich nur mehr die Spur des anderen. Einem Menschen begegnen, sagt Levinas, heißt von einem Rätsel wachgehalten zu werden. Levinas meint allerdings kein Rätsel, das in erster Linie unserem Verstand und unserem Erkenntnisbemühen aufgegeben ist. Es handelt sich vielmehr um ein existenzielles Ereignis, das die menschliche Subjektivität bestimmt und in ethisch grundlegender Weise angeht. Die Nacktheit des Gesichts ist Not, sagt Levinas. Und in der Direktheit, die auf mich zielt, ist es schon inständiges Flehen. Das Gesicht nötigt sich mir auf, ohne dass ich gegen seinen Anruf taub sein oder ihn vergessen könnte. Das heißt, ohne dass ich aufhören könnte, für sein Elend verantwortlich zu sein. Das Antlitz des anderen, von dem Levinas spricht, ist eine unbedingte ethische Instanz. Ich kann den anderen zwar töten, aber dann habe ich ihm nicht ins Gesicht gesehen. Das Gesicht des anderen sucht mich heim. Es ist wortloser Anspruch, der mich auffordert und der mich in eine Verantwortung ruft. Das Gesicht hat meine Solidarität bereits eingeklagt, bevor ich mich auf meine Freiheit besinnen kann. Dazu Wolfgang Crivani. Ist das nicht etwas, was unmittelbar präsent ist oder was man selber unmittelbar erfährt? Man kann natürlich in einem zweiten Schritt gegen diese Ansprüche angehen, denke ich. Ich weiß nicht, ob nicht Kinder, das fällt mir immer ein, ob nicht Kinder allen Erwachsenen gegenüber zunächst das Gefühl haben, dass sie verantwortlich sind, nicht? Dass sie verantwortlich gemacht werden. Kinder haben gegenüber Dritten nicht das Gefühl, dass sie dieselbe Bedeutung haben wie der andere, dass also ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit besteht, sondern man kann Kindern sehr leicht ein Schuldgefühl suggerieren. Und ich denke, dass Kinder das sehr viel haben und viele Erwachsene haben das auch. Also der andere tritt immer als ein Fordernder auf. Und dieser Forderung komme ich zunächst nach. Vielleicht auch nur durch einen kleinen Schock, der mich bewegt. Und dann richte ich mich auf und wende mich vielleicht dagegen. Das scheint mir eine angemessene Beschreibung zu sein. Beide jüdischen Denker, Martin Buber wie Emmanuel Levinas, versuchen die egozentrische Tradition des Abendlandes zu korrigieren, die sich bei Sartre noch einmal artikuliert. Sartre geht vom Ich aus. Der andere ist ein Gegen-Ich, das mit mir um die größtmögliche Freiheit kämpft. Sartre denkt den anderen als Rivalen. Buber hingegen geht von einer Beziehung aus, in der das Ich und der andere immer schon zusammengehören, eine höhere Einheit also, an der beide teilhaben. Der andere ist für Buber im vollen Wortsinn ein Partner. Deshalb gibt es bei Buber auch keinen letzten Widerspruch zwischen Freiheit und Verantwortung. Levinas schließlich denkt radikal vom anderen her. Aber es ist nicht der urverbundene andere Bubers, sondern ein ewig Fremder, der sich mir entzieht und zugleich aufnötigt, weil er mich unbedingt angeht. Levinas stellt die Verantwortung für den anderen höher als die Freiheit des Ich. Es ist eine unbedingte Verantwortung, die schon Geltung hat, ohne dass eine Gegenseitigkeit besteht oder von mir überhaupt zur Bedingung gemacht werden kann. Damit kritisiert Levinas die Rangfolge, die in der neuzeitlichen Philosophie vorherrschte und bei Sartre weiterhin gilt. Erst die Freiheit, dann die Verantwortung. Sartre kann nur eine zunächst zugesprochene absolute Freiheit nachträglich einschränken. Freiheit soll selbst verantwortet werden. Aber in dieser Entscheidung kommt der andere nicht mehr vor. Sartres Rangordnung ergibt eine Welt der Selbstbehauptung gegenüber dem anderen. Darin setzt sich fort, was Thomas Hobbes formuliert hat. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Natur ist der Kampf aller gegen alle. Und Friede kann es nur durch Beschränkung einer Raubtierfreiheit geben. Levinas hingegen kehrt die Rangfolge um. Verantwortung besteht schon vor aller Freiheit. Der Mensch ist immer schon aufgerufen, für den anderen einzustehen. Die Erde, alles andere, was er selbst nicht gemacht hat, ist ihm anvertraut. Diese Verantwortung besteht schon, bevor Freiheit möglich ist und überhaupt irgendeinen Sinn annehmen kann. Echte Verantwortung gibt es nur, wo es wirkliches Antworten gibt, sagt Martin Buber. Er hat damit deutlich gemacht, dass Verantworten und Antworten, also ethisches und dialogisches Verhalten, in einem engen Zusammenhang stehen. Jemandem anderen wirklich zu antworten, heißt aber, sich auf ihn und auf die Frage einzulassen, ohne sich hinter Prinzipien und Regeln verstecken zu können. Bernhard Waldenfels. Zunächst einmal paradox gesagt, ein Antwort geben heißt etwas geben, was man nicht hat. Da ist die radikale Enteignung. Es gibt viele Antworten, die sind alltägliche Antworten, wo eine gewisse Normalität vorliegt. Jeder Schalterbeamte gibt ihnen Antworten, die er parat hat. Und deshalb kann eine Maschine auch unter bestimmten Umständen diese Funktion abnehmen. Aber wenn es eine Frage ist, wie bist du glücklich, kann ich nicht im Repertoire nachschauen, sondern frage, was soll die Frage überhaupt bedeuten? Warum wird sie mir gestellt? Die Antwort, die ich darauf gebe, entsteht in der Antwort selbst. Ich gebe eine Antwort, die ich gar nicht habe. Ich gebe, was ich nicht habe. Das nenne ich eine produktive oder kreative Antwort, die die Antwort ist, entstehen lässt als Antwort auf eine Herausforderung. Waldenfels spricht von einer responsiven Rationalität, von einer Vernunft, die antwortet. Hier dominiert nicht länger die Vorstellung eines Geistes, der von sich her mittels seiner eigenen Logik die Welt erkennt, durchdringt, ordnet und beherrscht. Hier dominiert nicht länger die Idee einer Vernunft, die als Besitzstand von Prinzipien und Normen anzusehen ist. Stattdessen zeichnet Waldenfels das Bild einer Vernunft, die sich im offenen Dialog mit dem anderen entwickelt. Solche Konzepte deuten darauf hin, dass die Philosophie sich wandelt. Wolfgang Crivani entdeckt dabei eine Wiederanknüpfung an verlorene Motive aus dem Ursprung der Philosophie. Mir scheint, dass die Philosophie von Anfang an, vor allen Dingen, wenn ich den Gedanken von Levinas folge, aus einer Inspiration kommen, die mit dem anderen zu tun hat. Dass nämlich jene Fraglichkeit des Seins, die man an den Anfang der Philosophie stellt, das Ergebnis der Begegnung mit dem anderen ist. Philosophie, die über zwei Jahrtausende meist an ihrer eigenen Logik, am Prinzip der Ordnung und an der Herrschaft des Subjekts orientiert war, die sozusagen ein Denken aus dem Zentrum heraus darstellte, beginnt sich zu verlagern und zu dezentrieren. Das Verhältnis zum anderen, seine Anerkennung, überhaupt der Umgang mit Grenzen, zieht die philosophische Aufmerksamkeit auf sich. Eine Philosophie der Anerkennung des anderen könnte auch eine andere Philosophie werden. Nicht mehr so sehr ein Denken, das auf Selbstsicherung angelegt ist und das vorrangig auf Erkenntnis des anderen abzielt. Vielmehr ein Denken, das vor allem ein Ethos des Umgangs mit dem anderen auszubilden versucht. Und es scheint ein gefährlicher Irrglaube, die Andersheit des anderen durch Verstehen oder Integration letztendlich auflösen zu können. Der Wunsch nach Einheit und Verschmelzung, die Vorstellung einer Harmonie, ist mit dem Hang zur Unterdrückung verquickt. Stattdessen wäre die Andersheit des anderen auszuhalten. Die französische Philosophin Julia Kristeva nennt das den Respekt vor dem Unversöhnbaren. Deutschlandfunk. Uhr, die Nachrichten. Russland hat seine Haltung in der Tschetschenien-Frage bekräftigt. Außenminister Iwanow sagte vor Journalisten in Istanbul, die OSZE dürfe sich an der humanitären Hilfe für die Flüchtlinge beteiligen. Von einer Vermittlungsrolle könne jedoch keine Rede sein. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes Michaelis sagte zuvor erklärt, es gebe eine Einigung mit Russland über den Tschetschenien-Passus in der Abschlusserklärung des OSZE-Gipfels. Moskau erkenne darin die Notwendigkeit einer politischen Lösung sowie die Rolle der OSZE dabei an. Damit sei der Weg frei für die Unterzeichnung der Europäischen Sicherheitscharta, betonte der Sprecher. Deutschland, Frankreich, die USA und die Europäische Union hatten Russland wegen des Krieges in Tschetschenien auf dem Gipfel kritisiert und eine politische Lösung angemahnt. Präsident Jelzin sprach dem Westen dagegen jedes Recht zur Kritik ab. Als erste von 5 Gewerkschaften hat sich die Basis der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen für den Zusammenschluss zur Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ausgesprochen. Auf einem Kongress in Würzburg stimmten mehr als 90% der Delegierten für ein Zusammengehen. Außer der HBV wollen auch ÖTV, DPG, DAG und die IG Medien fusionieren. Bis zum Wochenende sollen die Voraussetzungen für die Gründung einer Vorläuferorganisation geschaffen werden, aus der im Februar 2001 die gemeinsame Gewerkschaft hervorgehen soll.